sieht es denn mit der künstlerischen Freiheit aus, die man dann noch ausleben kann? Naja, erlaubt ist natürlich, was gefällt in dieser Branche. Was gefällt, was wem gefällt? Naja, natürlich, was dem Publikum gefällt. Und das wird ja auch variieren, stimmt's? Ja, natürlich. Und ich höre in Afrika anders als in Japan zum Beispiel. Aber was willst du denn in Afrika groß hören? Du willst jetzt gewissermaßen eher so afrikanisch orientierte Noise Music hören? Oder afrikanischen Hip-Hop quasi? Ja, super. Oder eher japanisch orientierte Noise Music? Du meinst so Noisy, super, ja? Super Noisy. Also ich würde erstmal vorschlagen, etwas Afghanisches einzustudieren. Afghanisches? Da kommt doch überhaupt nicht in Frage. Das ist doch scheiße, Tabula der Vorschlag. Rasa oder was? Afghanistan zwischen Afrika und Japan. Dann will mir doch ein Kompromissvorschlag erscheinen. Aber du weißt, Kunst kennt eigentlich keine Kompromisse. Das sieht's aus. Hey Leute, ich habe hier 3 Tickets und einen Vertrag. Was ist? Ach, es ist einfach schwierig, sich so schnell zu entscheiden. Das ist total schwer, oder? Ich würde dich ja mal so ausdifferenzieren. Wie denn? Wir ziehen uns am besten mal zum Beratungsgespräch zurück. Wo denn? Herrentoilette. Herrentoilette, gute Idee, da muss ich sowieso hin. Na gut. Tja, was meint ihr? Also ich muss ja mal sagen, der Typ ist mir irgendwie nicht ganz koscher. Der hat eher was Jugoslawisches, wa? Naja, mir ist er ja fast zu koscher. So kann man es auch sehen, aber ich meine, was soll man in Afghanistan? Rock für den Frieden. Muss man dafür so weit weg? Ich schätze mal, wir sind nicht die Einzigen, die sich das zurzeit fragen. Wie damals die Wehrmacht. Vor allem wollte ich doch erstmal hier die Stadt kennenlernen, da kann ich doch nicht gleich wieder wegfahren. Dein Sinnen und Trachten richten sich auf Berlin. Naja, so wie sich euer Sinn und Trachten wahrscheinlich auf die Uckermark gerichtet hat. Jetzt kann mir mal die Uckermark am Arsch lecken, dann muss Wieso? Ich mal... Du musst schon sehen, dass wir Großstädter die Abwechslung lieben. Ihr Großstädter liebt die Abwechslung. Ja. Also ich ja nicht so. Wir Großstädter, du, wir haben's faustdick hinter den Ohren. Kann ja sein. Was ist, nehmen wir das Angebot an? Also ich weiß nicht. Oh, ja. Jürgen? Ich bin ja einer der größten Truppenunterhalter. Du willst unterschreiben? Ich weiß nicht. Aber ich denke, bin ich hier gut aussehend, das füllt Mädel, was ihr sehen wollt? Nee, bin ich überhaupt ja nicht. Bist du nicht? Ja, aber mein Gott, denk doch mal an das Geld. Stimmt, das Geld. Ihr macht viel Geld alles, oder? Du könntest ja auf deinen Anteil verzichten. Nein. Ja. Also ich weiß wirklich nicht, warum dich das Angebot nicht reicht. Weil es uninteressant ist. Bin ich ein Spice Girl? David, ich glaube, du bist überstimmt. Verstimmt. Volle Lotte. Wir unterschreiben nicht. Voll Demokratie wie Sau. Dann eben nicht. Dann müsst ihr aber dem Typen beibringen, dass der Deal geplatzt ist. Wieso? Das würde er ja wohl verkraften können. Da wäre ich mir nicht so sicher. Für den ist es ja eine existenzielle Entscheidung. Eben. Existenziell? Andere hat sowas schon ruiniert. Ehrlich? Ja. Dann muss Jürgen dem das klar machen. Ich? Ja, du. Du tust doch auch sonst immer so deine Eloquenz und Überzeugungsstärke. So sieht's meinetwegen aus. Also mir ist es egal. Verdammte Scheißding hier, jeder macht auf. Was machst du denn? Ich versuche, das Fenster aufzukriegen. Wieso? Ich trete unseren Typen unter die Augen, die ich gerade ruiniert habe. So. Ich ja auch. Aber ich mach mal jedenfalls aus dem Staub. Ich komm mit. Hm. Was mit dir, Jürgen? Ja. Komm doch mit, da bleibt dir eine Peinlichkeit erspart. Ja doch, das will mir einleuchtend erscheinen.